Ja, wir sind 19 Uhr, genau. Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Spieleabend, dem 16. Ich meine. Ja, da hallo erstmal Bärlein. Hallo, Alex. Hallo, Elspotto. Hallo. Hallo, Gammon. Howdy. Hallo, René. René? Mist. Auch rufen hilft nicht. Nee, dann ist ich war jetzt kurz versucht, ihn zu imitieren, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Aber ja, ich habe so das Gefühl, er ist gleich da. Sagen wir so, er darf dann auch gerne zu uns stoßen. Na klar. Ansonsten ist er ja sowieso immer im Geiste bei uns. Ja. Ja, wenigstens er. Ja. So, das alte Spiel. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass wir so auf dem Stream ankommen, wie wir irgendwie auf dem Stream ankommen sollten. Von euch kann das irgendwie gerade keiner nachgucken, oder? Ich nicht. Kann es mal probieren. Kannst du mal probieren, okay. Dann können wir, während der Elspotto probiert, ja schon mal probieren, uns zu einigen, was für ein Spiel wir spielen. Ich hätte Lust auf, ich habe noch nie. Das ist zwar ganz lustig, das Problem an der Sache ist, dass wir wieder einen dabei haben, der ich habe noch nie aus dem Kopf spielen müssten. Ja. Und ja, jetzt wirklich schon viele Fragen von dieser Seite durch haben, sodass wahrscheinlich jetzt irgendwie ganz fürchterlich viel Zeug kommt, was wir dann irgendwie schon beantwortet haben und beantwortet haben und beantwortet haben. Aber ja, ich mache mich gerne auf die Suche nach was ähnlich Sinnvollem, Spaßigem für die nächste Zeit. Was haben wir denn überhaupt für einen Stream? Fünf. Fünf. Fünf. Ja, dann könnte vielleicht ich auch nochmal auf Twitter erzählen, dass wir gerade Nein. Ja, mach das mal, dann muss ich das nicht eintippen. Abend. Möb. 5.möb.com jetzt. Ja, dann weitere Vorschläge für das, was wir denn eventuell spielen könnten. Ich hätte ein Wort für Hangman. Ich hätte noch zwei von letzter Woche. Ja, das ist... Gut. Das gestaltet sich doch praktisch, dann streiten wir doch am besten gar nicht. So. Dann würde ich doch sagen, der die 2 hat, das war Spotter, wa? Ja. Der fängt dann mal an, weil dann arbeitet sich das besser ab. Alles klar. Welches wollt ihr denn? Das zweite. Welches wollt ihr denn? Sollen wir das jetzt zweite, schon vorher erraten? Dann, oder? Das mit den vielen E's. Dann 13 Buchstaben. Wollen wir wetten, da ist jetzt kein E drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, um das besser zu verfolgen, darf man uns im Chat besuchen auf webchat.freenode.net im Raum Spieleabend. Man darf uns aber auch einfach zuhören, wenn man denn unbedingt möchte. So, 13 sagt er. Ja. Gut, dann habe ich es geschafft, 13 Zahlen hintereinander zu schreiben, 13 Striche drüber zu machen. Bärlein, hast du denn vielleicht eine Idee für den ersten Buchstaben? Ich nehme mal wieder mein A. Hm. Das haben wir auf der 2, auf der 6 und auf der 8. Ja, ich wollte ja wissen, wo es E ist. Oh. Oh, das tut mir jetzt leid. Es versteckt sich unter diesem Hügel, meinst du? Mhm. Mist. Und gibt es ein D? Nein. Mist. Ja, da wir heute so viele sind. Bärlein, du schon wieder. Dann nehme ich ein R. Das R ist auf der 5. Ein R auf der 5. Und wo ist der Siegfried? Abwesend. So, wo so? F? Auch nicht. M. Matter. Nee, jetzt komme ich, glaube ich. Oh, stimmt. Du hast recht. Okay. Dann was willst du? Dann nehme ich einen Nordpol. Ein Nordpol ist auch nicht dabei. Auch. Du bist so gut zu uns. Wie ist es denn mit Martha? Die Martha haben wir auf der 7. Rama. Rama. Wir sollen doch keine Werbung machen. Sagen doch die immer alle. Gibt es denn einen Tony? Ein Tony auch nicht. Auch nicht. Der Tony ist dann schon ein Kopf, oder? Wer denn? Gibt es ein H wie Hotel? Grundsätzlich schon, aber in dem Wort jetzt auch nicht. Dann fehlt da bestimmt irgendwo der Peter. Der Peter ist ganz vorne. Ja, genau. Gibt es ein G? Ein G gibt es nicht, aber dafür reiche ich euch dann doch noch ein N nach. Dankeschön. Ja, das habe ich getan. Auf der 3, ja. Ja, genau. Verzeihung. Dann nehmen wir die Wirbelsäule wieder weg, richtig? Oder den Stützbalken. Oh, ich bin für den Stützbalken, dann bricht das alles zusammen, wir fangen neu an. So, jetzt haben wir, habt ihr es geschafft, mich bei 3 Leuten durcheinander zu machen. Wer ist denn dran? Ja, Moment. Bin ich, glaube ich, dran wieder, ne? Das G war das gerade, was nicht dabei war. Ja. Ja. Okay. Wer auch immer dran ist, sage einen Buchstaben. Ja, ich sag O. Jawohl, auf der 4 tatsächlich. Doch auch so häufig. Kann ich jetzt schon lösen oder muss ich warten? Schrei halt. Panoramablick. Jawohl. Okay. Ja. Dann. Hanse Wehrlein, hier sprüht, sie hat noch ein Wort. Ich hatte noch ein Wort irgendwo hier. Ach, da. doch, so gut vorbereitet. Irgendwo war noch eins. Verdammt. Ja, ja, eins noch. Also 21 Buchstaben. Oha. Oh. Das wird ein Marathon. Ja, es wird aber leicht. Weil es sind 17 E's drin. sagt sie. Ja. Das ist gar nicht auf dem DIN A4 Blatt, Herrgott. Ich schreibe zu groß. Dann passt das auch alles. Das ist schon quergelegt. Wie bitte? Du schaffst es nicht, bis 21 auf einen quergeklickten DIN A4 Blatt zu schreiben. Du solltest deine Augen überprüfen lassen. Ja, du sollst es auch querlegen und nicht. Ja, das hat er ja gesagt, sagt er ja. Ihr seid alle gemein. Ja. Oh. Armes Monsterchen. Ich sag's. Haben wir es alle geschafft, bis 21 zu zählen? Yep. Gut. Mann. Dann wüsste ich gerne, wo Siegfried ist. Der ist auch abwesend. Ach Mensch. fängt ja gut an. Das ist ein Herumtreiber. Der Randolf. Der ist auf der 15. 15? Und auf der 21. Okay. Der ist doppelt. Sowas. Randolf ist doppelt. Ja. Mein Zwillingsbruder. Randolf doppelt, der Randolf. So, Spotto. Ich, nehme mal das E wie einfach. Okay, das E haben wir auf der 5, auf der 8, auf der 14 und auf der 20. Mhm. 20, 14, 8 und 5. Und wo ist Norbert? Der ist auf der 9. So. Macht denn der da? Ja, lass ihn mal da, das ist ja gut. Gut. Wo ist der Martin? Der ist auch nicht anwesend. Nee. Dieser Bube. Mhm. Weder S noch M. Kein SM. Kein SM, ne. Das interessiert mich dann nicht mehr. Ich bin raus. Unser Spieleabend nicht. Ja, dass wir SM machen. Ja, heute ginge das. Der René ist ja nicht anwesend. Stimmt. 18 plus, was? Dann probiere ich es mal mit der Ingeborg. Die ist da. Die ist auf der 3 und auf der 13. Kein Plan. Das ist doch kein Wort. Das waren wir durcheinander, oder? Naja, macht ja nichts. Wer hat das letzte Buchstaben gebrüllt? Ich. Du, dann bin ich jetzt dran. Schön. Mhm. ich wüsste gerne, wo Bertha ist. Die ist auch nicht da. Die schläft schon. Ach, die schläft. Mit wem? Hm. Mit Siegfried. Und Martin. Das ist so ein Ferkel. Wo ist denn die Leonie? Die ist da. Die ist ja auch noch jung. Die ja. ist auf der 4 und auf der 18. Das ist trotzdem kein Wort. Ile. Wo ist denn der Gerhard? Nee, das Spotto ist dran, Mensch. So. Unterbrich mich doch, Spotto, wenn ich schreie. Ja, ich bin gerade noch hier. So. Ich bin gerade noch hier. Es ist schön, dass du noch hier bist. Ich hätte gerne die Trudel. Ja, die ist auch schon dabei. Die ist auf der 1, auf der 6. Auf der 7 und auf der 19. Darf ich lösen? Ja. Toilettenpapierhalter. Genau. Darf ich übrigens bekannt geben, dass ich es nicht geschafft habe, bis 21 durchzuzählen? Ich habe die 20 vergessen. Na, immerhin weißt du, wo der Fehler lag. Darum kriegst du das auch auf ein quergelegtes Blatt. So nämlich. Okay, dann sind wir aber noch Platz für ein paar Zeilen. Vielleicht habe ich noch was vergessen. So, ich habe tatsächlich auch schon ein Wort. Es hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Buchstaben. Waren das? Jo. Also sind es immer noch. Mir ist gerade schon wieder ein Marienkäfer zugeflogen. Oh. Der will mal mit. Diese Monster. Was machen denn um diese Jahreszeit in deiner Hütte, Marie? Ja, die waren ja ganz viel draußen und wenn ich hier das Fenster auf habe oder so, dann kommen die natürlich rein, weil es hier warm ist. Und dann habe ich hier die auch immer drin. Schmarotzer, Elende. Ja, eben. Aber die essen nicht so viel. Aber die packen alles voll. Oh, das sieht man aber nicht. Ja, so. Doch, ich hatte mal so eine Wand da, ich weiß nicht, was für ein Magnet da drin war. Auf jeden Fall wirkte der auf Marienkäfer und diese Wand war irgendwann komplett schwarzfleckig. Oha, so Mini-Fleckchen. Ja. Also, ja, klar. In Massen schaffen die das, dass man das sieht. Ja, die machen ja El Spottos. Los Bottos. So, nach meinem Namen steht irgendwie hier Gem und deswegen darf der anfangen mit Raten. Ja, dann nehme ich mal den allseits bekannten und beliebten Siegfried. Der ist auf der 2 zu Hause. Ah, da ist okay. Er, ja. Kann ja nicht ständig abwesend sein, der Fuppe. Genau. Spottu? Ja, Evi macht man halt so. Evi macht man halt so. Mhm. Ich wollte da nochmal deine Fähigkeiten, Worte zu buchstabieren, überprüfen. Schreib das macht man halt so halt auf die 5 und auf die 8 und auf die 11. Also das E jetzt, ne? Ja, genau. Ja. Auf 5, 8, 11. 5, 8, 11. Okay. Pelle? Ich nehme mal wieder mein A. Schreib's auf die 1. Wer pfeift denn da? Der Matthias? Ist heute abwesend. Damit. Strafarbeit. Der muss putzen. Die Tafel. Genau. Nackt. 18 plus. Ich hatte nur die Tafel angefügt. Und was hat man denn davon, wenn jemand nackt die Tafel putzt? Also da kann man ja nicht mal durchgucken durch die Tafel. Also nackt Scheiben putzen finde ich irgendwie sinnvoll, aber Tafel. Das dient der Erniedrigung. Ah, okay. Das ist immer so eine Sache, die verstehe ich nicht ganz. Sei froh. Bin ich. Spotto. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Rita macht damit. Ja, die steht ganz hinten. Die passt, glaube ich, auf oder so. Die steht auf Nacktputzen. Das könnte natürlich auch sein. Oder sie will als nächstes. Oh, darf ich lösen? Oh, mach mal. Aschenbecher. Das hast du aber falsch ausgesprochen. Mein Gehirnfuck machte Aschenbecher. Okay, I'm sorry, ich bin ein Nervok. Aschenbecher. Aschenbecher. So. Ich sehe gerade, ich hatte hier ein Akzent auf dem E. Das ist ja mal ganz toll. Das ist der Aschenbecher. Das ist der Aschenbecher. Ja, du hast auch oben eben 7. Irgendwo hast du irgendwelche Zusatzstoffe oben eingebaut. Ja. Also ich hätte auch noch ein Wort hier. Echt? Wie viele Buchstaben hatten das? 19. Die richtige Antwort wäre gewesen, weiß ich nicht. Ich könnte ja noch mal nach René rufen, vielleicht hilft's ja. René! Kommt nicht so gut an, glaube ich. Passiert nichts. So rein akustisch. Ach so. Du meinst, ich habe zu leise gebrüllt? Dreh mal anständig auf hier. Genau, erstmal deine Vorverstärker. Und dann nee! Okay, das Wort René bringt Gem zum Lachen, das ist interessant. Also ich kannte das Phänomen bei dem Wort Möpse. Da fangen immer viele Leute an zu lachen, aber bei René. Okay. Wieder was gelernt. Das liegt an meiner Krankheit. Außerdem habe ich erst sehr spät Deutsch gelernt. Was hattest du denn vorher gelernt? Babysprache. Genau, was sie sagt. Das, was man halt vorher redet, schon richtig, ja. Genau. So, habt ihr die 19 Buchstaben? Ich habe einfach bei den 21 von vorhin alles wegradiert. Ja. Es waren ja eh nur 20, weil ich ja und so. Also, egal. Spotto, hast du denn vielleicht eine Idee, was da für ein Buchstabe drin sein könnte? Das E wie am Ende von René. Das E ist auf der 10. Aha. Und nur auf der 10. Doch, so häufig. Ja, ganz häufig. Hm. Bellane, findest du da einen Buchstaben, der häufiger vorkommt? Nimm das R. Das R ist auf der 4. Und nur auf der 4. Mhm. Hat wahrscheinlich die ganze Woche vorm Internet geklebt und hat Worte rausgesucht, wo jeder Buchstabe nur einmal vorkommt oder so. Das ist so eine ganze Liste von Worten, die irgendwie 97. Ja, konspirativ. Wo ist Siegfried? Der Siegfried, der kommt häufiger vor. Mhm. Auf der 1. Mhm. Auf der 14. Mhm. Und auf der 18. Mhm. Rumtreiber. Jo. Ja, deshalb war er bei den anderen ja nicht dabei. Ach so. Spotto. Mhm. Ach, du bist noch am Essen. Essen. Nee, das ist so nicht. Doch, das ist tatsächlich so. Mhm. Das T bitte, wie drin. Ja. Das drin. T. Das T ist auch drin. Nämlich auf der 2. Und? Wer denn? Ich nehme mal das U. Das U? Die Beate Use ist heute nicht bei uns. So was. Kein Draht in den Himmel. In den Himmel, naja. Das ist also ein Loch in meinem Blatt. Okay, auch gut. Dann wüsste ich doch ganz gerne, wo Paul ist. Der Paul? Der Paul ist auf der 8 und auf der 9. Kann er sich also wie immer nicht entscheiden. Naja, das ist der Paul. Hm. Spotto. Das A bitte. Das A ist auf der 7 und auf der 13. Wenn das mal kein Glück bringt. Ich nehme mal das L. Das L ist auf der 6. Und wo ist Norbert? Der Norbert ist auf der 5. 5, genau. Stern. Ich nehme, darf ich? Bin ja, ich? Ja. Weiß ich das, nicht. Das I wie der 3., 15. und 17. Buchstabe von Stirnlappenbasilisk. Exakt. Gelöst. Wort kenne ich gar nicht. Ja, das ist so ein Running Gag von 9 Live. 9 Live, dieser Abzocksender, hat mal nach Worten mit S gefragt und hat unter anderem den Stirnlappenbasilisk genommen. Das ist tatsächlich ein Tier. Ihr habt euch jetzt Tier. Als 9 Live-Outer, 9 Live-Gucker geoutet. Ihr seid ja auch schlimm. Nein, eher Fernsehkritik-TV. Ja, die grünen Trolle. Genau, ja. Okay. Da kann man sich wunderbar nächtelang auf YouTube oh ja, oh ja. schlagen. Ja, ich kann ja immer nichts gucken, was länger als 10 Minuten ist. Das ist ja so mein Problem, dann bin ich eingeschlafen. Also egal in welcher Position inzwischen. Also ich kann wahrscheinlich stehend irgendwas gucken und schlafe dabei ein. Ich beneide dich, also ich kann gar nicht einschlafen. Das ist auch nicht schön. Ja. Hallo, Entschuldigung. Ich muss nee, du nicht. Worten. Ich bin da. Nein. Nein, weg. Wer ist da? Ich weiß es nicht. Ich bin Holger Klein. Aber nicht der Holger Klein, sondern ein anderer Holger Klein. Du bist ein kleiner Holger, das glaube ich dir. Jetzt hatte ich aber gerade meinen Firefox. Naja, ich bin warum da. Warum bist du so leise, René? Ich hasse euch. Ich muss das kurz für die Hörer erklären. Wir hatten das Problem, das gleiche Problem letzte Woche schon. Und verdammt nochmal, ich krieg es nicht hin. Aber ich wer redet da eigentlich die ganze Zeit über? Ich höre das kaum. Ich höre flüstern. Ah, ich muss weinen und René ist schuld. Ich glaube, ich sollte mal wieder meine Medikamente nehmen. Das ist die Schizophrenie. Sei vorsichtig damit. Gestern Abend gab es einen großen Bericht über, da war ich sehr geschockt, über Antidepressivum. Und, ja, ich weiß. Hast du das gesehen? Ich habe den Bericht nicht gesehen, aber ich habe Psychologie studiert und ich weiß, dass das sehr, ja, dass ja, die Nebenwirkungen sehr heftig sind. Ja. Wie? Meine Güte. Ja, nur auch nicht immer. Also es gibt ja durchaus Leute, nein, die ja, ja, klar. Oh Mann, sind mir schon welche begegnet. Ja, ich nehme ja auch. Und ich nehme sogar das eine Medikament, was früher Zoloft hieß und so. Und da sind manche total verrückt von geworden, die... haben Mordgedanken gehabt, haben auch Leute umgebracht und so. Die also Mordgedanken brauche ich kein Medikament dafür, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, vielleicht sagt es jetzt auch viel darüber aus, ob ich mir Medikamente anschaffen sollte. Ja. Machen wir lieber nicht. Aber dann kannst du ja deine Mordgedanken noch steigern. Mit dem richtigen Medikament. Ja. Richtig schön. Ist das Zeug? Das ist schön. Weil der René so leise ist, hören wir den gar nicht. René, sagst du auch? Er hustet. Ich hasse euch. Wir haben auch echt gern René. Tiefer Hass. Es ist tiefer Hass. Ich auch. Es ist keine Lass uns darüber reden, René. Nur weil du Psychologie. Stimmt, ich bin auch kein Therapeut. Ich habe es nur so richtig studiert. Ja, ich werde auch richtig, genau. Psychotreut. Jetzt wissen Sie das alle. Ich werde auch nur Psychologie. Nein. Na doch. Ich werde auch Psychologie. Ich werde auch Psychologie als Leistungskurs belegen in der Schule und trotzdem werde ich nicht auf der Straße rumrennen. Menschen mit Pumps, die übrigens unglaublich hässlich finde, ansprechen und sagen, lassen Sie uns über Ihre Schuhe reden. Nein. Nee, das solltest du eher tun, wenn du irgendwie Rückenmensch wirst. Also irgendwie so Masseur oder sowas. Dann rennst du auf Leute zu und erzählst ihnen was über ihre Schuhe. Oder Journalist. Im Moment kannst du auf Leute zugehen und fragen, ob sie Podcasts kennen. Stimmt. Ja. Kennt leider keiner. Ich habe das mal gemacht, ich habe auf der Straße ein Schild auf der Ecke gestellt, neben einem Obdachlosen und habe gesagt, eine Spende für arme Podcaster. Und es hat keiner gespendet. Und mein Obdachloser hat am Ende 24 Cent gehabt und ich keinen einzigen. Keinen einzigen. Ist es, kennt jeder Podcast? Nichtsdestotrotz, du bist ja so ein Schwätzbrett. Nimmst du dir mal einen Zettel und einen Stift raus und fragst mal so 10 bis 50 Leute, ob sie Podcasts kennen, die dir zufällig auf der Straße begegnen. Ich habe gewettet, dass es 7 von 10 nicht kennen. Selbst habe ich jetzt allerdings in Berlin rausgefunden, 6 von 10 kennen es nicht. Ich bin immer noch der Meinung, so 50-50 so. Aber wie gesagt, das habe ich auch geschrieben, man muss auch darauf achten, welches Alter die Leute haben. Also, ja, aber wie gesagt, der mich gefragt hat, ob ich Postkarten meine, der war so ja, genau. Der war so in deinem Alter, ja, ich weiß. Da fällt mir ein lustig. Nee, eigentlich nicht. Aber ich wollte eigentlich nur weiter erzählen. Da stelle ich mich dann einfach an eine Straßenecke und frage, ja, willkommen, ich bin vom Statistischen Bundesamt. Ich würde gerne mit Ihnen über Podcasts reden. Wahrscheinlich hast du hier noch so einen falschen Schnurrbart angeklebt oder so. Also ich habe das so gemacht, ich habe mir jemanden gesucht, bin durch die Häuser gezogen, habe geklingelt, habe einen Fuß in diese Tür gestellt und habe gesagt, guten Tag, ich möchte mit Ihnen über Podcast reden. Tut mir leid, ich bin schon in der evangelischen Kirche. Bei den Nachbarn brauchen sie auch nicht zu fragen. Wir sind mal mit einer... Na, ich erzähle jetzt. So. Ich rede hier, Junge. Halt, stopp, ich rede jetzt. Wir sind mal mit einer Kamera auf die Straße gezogen und haben die Leute gefragt, ob sie Pulli Travenz kennen im Rahmen unseres Psychologiestudiums. Das kannte irgendwie keiner. Aber die wenigsten haben es zugegeben. Das gibt's auch nicht, das haben wir uns auch ausgedacht. Was haben die Leute zu Pulli Travenz sozusagen gewusst? Ja, es war halt eingebettet in eine Frage, ob das und das tut es was für die Pulli Travenz dieser Stadt. Und die meisten haben halt nachgefragt, was? Andere haben gesagt, ja, ja, ganz klar. Und dann habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, nachzufragen, inwiefern das denn der Fall sei. Und dann wird es jetzt richtig lustig. Was wurde denn da so als Pulli Travenz erzählt? Also was? In welcher Form tat es das denn? Ja, so im Allgemeinen halt. Ja, du hast viele Leute getroffen, die eigentlich hätten Politiker werden sollen, weil viel Geschwafel um nichts. Ja. Nein, viel nichts um Geschwafel. Es ist genau andersrum, es wird ja nichts getan und deshalb geredet. Die sagen ja mal, ihr tut nichts für die Umwelt. Und wir sagen dann, ja, wir machen ganz viel, aber trotzdem wird nichts gemacht. Also viel nichts um Geschwafel. So. Du bist René, so schlau, René. René, du hattest ja jetzt so viel Zeit, dich vorzubereiten. Wie viele Buchstaben hat denn dein Wort? Mein Wort hat 15 Buchstaben. Ich weiß aber noch kein Wort. Ich sage aber 15 Buchstaben und mir darf jetzt ein Wort ausdenken. Ja, so rum gefällt mir das. Eigentlich sollten wir vorgeben, wie viele Buchstaben wir erraten wollen. Ja. Ihr erspielt euch einfach ein Wort. Also ich hätte gerne zwei E's, ein R. Und daraus muss ich dann ein Wort machen. Ja. Hättest du gerne. So, 15 Buchstaben, kriegen wir hin. Ich muss nur kurz ein Wort überlegen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr könnt schon mal aufschreiben, ne? 7, 8, 9. 13, 14, 15. Soll ich wieder Nine Cat anspielen? Schaffst du doch nicht. Doch, das schaffe ich. Inzwischen habe ich es gelernt. Technik. Aber wenn, dann die Jazz-Version. Die Jazz-Version kriege ich hin. Meinst du die Kuba-Version? Nee, ja, jetzt einfach dahinter schreiben, passt schon. Findet sich. Nine Cat Jazz, na gut. Line 3 auf... Achso, das geht die wieder nicht. Dann bin ich wieder so leise. Ich hasse euch. Ich habe auch das Gefühl, das hilft dir bei der Wortsuche nicht unbedingt weiter. Oh, richtig. Politravenz. Fast nicht, mein Lieber. Aber auch nicht das Wort, kann ich dir jetzt schon sagen. Oh, ich weiß schon mein nächstes. Das ist der guten Bärlein gewidmet. Ich hab übrigens ein Wort. Gut. Nein. Wow. Und es hat tatsächlich 15 Buchstaben, sagst du? Weiß ich nicht. Zähl noch mal nach. Ja, hat. Ah, oh, ist das cool. Geraten und gleich richtig. Also beim dritten Versuch dann. Ihr dürft raten. Ich habe schon alles aufgeschrieben. Bärlein, fang doch du mal an. Ja, okay, dann fange ich an mit R. Haben wir auf der 11? Was war das? Und wo ist Siegfried? Siegfried stecken wir vielleicht auf 14. Ja, auf die 14 tun wir das. Mal gucken, was da rauskommt. Oh. Gem? Die Erna? Auf der 8 tun wir das hin, auf die 10 und auf die 13 vielleicht. Oh, jetzt habe ich tatsächlich ein Wort, was dazu passt. Ist nämlich, glaube ich, ja. 8 was? 8, 10 und 13. Also nicht 18, sondern 8 und 10, weil 18 Buchstaben hat das Wort gar nicht. Schön. Ja. Nächstes Mensch. Das wäre dann Spotto. Mit dem Tee, wie Teebeutel. Auf der 4 und auf der 15. Mhm. Wer dann? Ich nehme mal das G wie Golf. Auf der 9. Wo ist Norbert? Norbert ist auf der 2. Auf der 2? Auf der Norbert ist beschrunken. Ich wollte 6 sagen, aber dieses R hat Ups. Nee, R haben wir schon. Nee, auf der 2, das war's. Ah. Der Buchstabe auf der 6 hat nicht nach einem N ausgesehen. So, jetzt. Okay. Gibt es ein A? Ein A, ja, auf der 1. Alles klar. Nee, die Diarrhoe passt da nicht mehr. Das hätte ich eigentlich nie mehr. Spotto? Ja, nee, du. Oder? Nee. Regina. Ja, okay. Was? Warte, war Gemmen, dann war Spotto, oder? Gemmen und dann, nein. Spotto war nach dir. Ach, dann haben die sich gedreht, gut. Das muss ja nicht sein. Ja, dann wer dann? Dann nehme ich mal ein O. Auf der 5, ihr habt noch nicht mal ein Gerüst. Also ein, ne, ihr habt noch nicht mal so ein, hier, jetzt fällt mir einfach nicht ein, so ein Hügel habt ihr nicht und ihr habt noch gar keinen Fehltritt. Mhm. Reicht ein Rekord, dass ihr die Ortschaft. Martha? Auf der 6. Ja. Gemmen? Nein, nach der Alex ist der Herr Spotto. Nein, da steht stimmt. Immer noch Gemmen. Aber ich wäre auch mal wieder dran. So. Ja, er war jetzt ein paar Mal nicht, oder? Ja, deswegen frag ich die ganze Zeit nach Spotto, nach Gemmen. Aber der René versucht es ja irgendwie anders rumzukriegen. Nein, das, du hast gesagt, nach dir hast du gesagt, auch Spotto ist doch dran. Spotto, hast du einen Buchstaben? Ist doch egal. Mach doch, was ihr wollt. Spiel gleich nicht. Machen wir doch so. Ja, ist gut. Otto, was denn? Das U hätte ich gerne. Auf der 12. Ach komm, so schwer ist es jetzt nicht mehr. Ich will zwei Buchstaben. Und das auf der 3 ist kein A? Genau. Ups. Mhm. Tut mir leid, das sieht nämlich nicht nach einem A aus. Das sah wie ein anderer Buchstabe aus, der eigentlich andersrum geht. Ja, das ist ja dann klar, ne? Ja. Anatomiegerüst. Ein Anatomiegerüst, das ist also, das ist ein Skelett quasi. Das ist, wenn ihr beim Arzt seid, ja. Und also ihr seid beim Arzt und ihr seht ja ein Skelett und dann denkt ihr euch, nein, denkt ihr euch, das ist ein Skelett, aber Fachsprache heißt es vielleicht Anatomiegerüst. Da kann man, das ist so ein Gerüst, also ein Klappergestell quasi, wo man die Anatomie des Menschen ablesen kann. Du hast keine Ahnung, oder? Nein. Wenn ich dieses Wort jetzt irgendwie in diesem Internet eingebe und nichts finde, was darf ich dann mit dir machen? Ich bin bald in Berlin, darfst du mir noch ein Anatomie, noch ein Arschtritt geben? Ich hätte gerne was anderes. Du weißt, wie dir dein Hintern wehtun wird, wenn du von mir ziehst. Ja. Jetzt sind sie ja doch wieder im SM-Bereich. Obwohl René da ist. Also, dadurch kann es bei der Berechnung Anatomie, Bindestrich, ich glaube, es ist ein Bindestrich, Gerüst zu Unterschieden kommen. Was? Also, wenn wir Anatomiegerüst eingeben, kriegen wir 4 Ergebnisse in 0,46 Sekunden. Ja, René, das sind dann 4 Arschtritte, würde ich in dem Fall sagen. Augenblick. Und wenn du jetzt noch eine Minute drauflegst, dann wären es vielleicht sogar 5, was? Nein, es werden Ergebnisse ausgelassen. Achtung, 20, okay, 0,62 Sekunden. 20 Ergebnisse, Anatomiegerüst, Anatomie-Gerüst, also es gibt es schon. Anatomie, da, Achtung, das passiert, wenn man kein Anatomiegerüst vorher angibt. Ja, online. So, jetzt erkläre ich euch nämlich, was ein Anatomiegerüst ist. Anatomie. Achtung, Spaß. es geht um Malerei. Es geht um Malerei. Es ist ein Zeichenforum. So, Zitat von Sidon Sowell. Dick nicht unbedingt, aber der Kopf ist, denke ich, ein bisschen zu weit vorne. Ansonsten finde ich das wieder gut koloriert und gut gezeichnet. So, Zitat Ende. Schnee schreibt, das passiert, wenn man kein Anatomiegerüst vorher anlegt. In einem Wort. Aber beim direkten Outlines ziehen und am PC passiert das eben sehr häufig. Kolo ist natürlich wunderschön. Es gibt ein Anatomiegerüst, es ist eine ganz bestimmte elementare Zeichentechnik beim Malen. Da kann man quasi Knochen schon vorher anlegen, bevor sie überhaupt da sind. Die wachsen dann quasi durch die Zeichen da rein. Quasi. Es gibt das Wort Anatomiegerüst. Dann hast du noch ein Wort für uns. Das Wort Anatomiegerüst ist durchaus zulässig beim Hängen. Ein Expert ist doch ein Wort. Das ich habe noch eins. Das ist für ja. Aber ich bin halt, gut, machen wir alles durcheinander. Macht ja nichts. Hat 16 Buchstaben. Ich habe übrigens von der Seite Forum. Augenblick, jetzt muss ich die. Ordentlich zitieren, meinst du? Du willst jetzt noch erzählen, von welcher Seite du das hast? Ja, von der Seite forum1.onlinewelten.com. Mines Bildas ist die Überschrift. Mines Bildas. Z. Ja, du darfst dann jetzt aber auch mal aufhören, irgendwie vorzulesen. 16 Buchstaben, also Striche für 16 Buchstaben auf dein Blatt malen. Bitte kunstvoll. Mit dem Anatomiegerüst, ja? Ja, so ausgerichtet an selbigem am besten. Jetzt kommt der Anatomiegerüst, hat einen Buchstaben mehr. 16. Oh. Und da ihr ja alle besser wisst, wer wann dran ist, fang jetzt an, wer will. Ich fange mal an mit einem B. Nee, das ist leider nur der Hügel. Das B. Ich ordne mich einfach nach dem Gammon ein. Also vor Regina nach Gammon. Okay, dann soll ich dann jetzt oder? Nach Regina ist erstmal. Nach Bestchen ist erstmal die Alex, aber die Alex macht ja, also ist Elspa tot. Okay. Das R wie Richard. Das R wie Richard ist auf der 5. Auf der 16. Ich hätte ein Und dazwischen bauen können, dann wäre das ein hübscherer Satz gewesen. Ein Satz, ja? Achso. Oh. Dann frage ich mal nach dem obligatorischen Siegfried. Der ist vorne. Und auf der 7. Vorne auf der 1, ja? Mhm. Dann habe ich mich da jetzt gerade mal vorgedrängelt. Ich hätte gerne das E wie einmal um die Wette geredet. Das ist auf der 9, auf der 13 und auf der 15. Nach mir ist Bärchen. Ich nehme ein C. Das findet sich auf der 2. Straußen. Ja, dann schiebe ich doch das H hinterher. Genau. Darfst du da hinschreiben, wo du es vermutest, auf die 3? Das H? Aha, okay. Aha, genau. Nee, A hätte es auch sein können. Nee, das ist, klingt so komisch. Ska. Ich wollte doch ein deutsches Wort nehmen. Ja. Und das war's? Ja. Das A? Bildet einen Balken. Dann hätte ich gerne das N wie Norbert. Schreib's auf die 6 und schreib's auf die 11. Darf ich wissen? Oder ich? Schornstein. Nee, das Wort ist dedicated to the airline, insofern. Schornsteinfeger. Oh, das hast du aber gar nicht so richtig schön ausgesprochen. Auch nicht. Nee, ich dachte, in Hamburg stolpert man über den Spitzenstein. Schornsteinfeger. Dankeschön. Ja, damit habe ich ein weiteres Wort eben. Du machst dir zu Hause immer so Listen, welche Wörter du bei Hangman benutzen kannst und streichst jetzt das oberste immer ab, ne? Ja, ich habe vorhin schon vermutet, dass es hier Leute gibt, die irgendwie Worte aus sich rausgesucht haben, wo jeder Buchstabe nur einmal drin vorkommt. Aber auch das wurde mir verneint. Und somit muss ich auch verneinen. Nein, so gut vorbereitet bin ich selten. Ja. hat jemand ein Wort? Ich habe eins, da kommt ein bestimmter Buchstabe viermal drin vor. Adventskranz. Ich möchte gern Bärchens Wort hören. Okay, ich bin noch dabei zu zählen. Moment. 73, 74. Muss ich mein Blatt wieder querlegen. Zählen Zahlen auch zu Buchstaben? Also man könnte einfach quasi eine Zahlenreihe. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ich habe ein gutes Wort. 16, 17, 18, 19, 20, 21 wieder. Schön, dann kann ich wieder da oben alles ausradieren und alles wird gut. Genau. Das ist eine wunderbare Variante. Das solltet ihr euch alle angewöhnen. Muss man nicht so häufig Zahlen aufschreiben. Und wo unter diesem ganzen Gewurst ist dieses Mal der Siegfried? Der Siegfried, der ist auf der 11 und nur auf der 11. Ich habe danach ein tolles Wort, das hat nur... Das ist mir doch egal. Ja, nur als Ankündigung. Also, niemand ein Wort angeblich hat, ist jetzt das Botto dran. Ja, ich sag ja, wenn niemand ein Wort hat, dann... Nein, ich rede mit von Buchstaben und so. Ach so. Nach dir ist es Spottung. Nimm das T. Das T wie Theodor ist zum auf Beispiel. Der 21 und auf der 17. Danach müsste German dran sein. Das, der Norbert. Auf der 4, auf der 7. Auf der 16. Dann hätte ich gerne ein E wie Emil. E ist auch dabei, der Emil. Der ist auf der 6, auf der 15. Ja, auf der 6 und auf der 15. Wenn auf der 18 noch wäre, wäre es Ente. Uns ist keine Ente zugelaufen. Ist da irgendwo die Agnes? Ja, die ist da. Die ist auf der 3, auf der 9, auf der 12. Wir hatten mal eine Ente zu Hause. Ente, mhm. Ente, Ente, Ente, Ente. Nicht so eine. 3, 9, 12. Achso, Entschuldige, habe ich eben 19. Das war eben, ne? Ja. Auf der 19 auch. Aber auf der 19? Achso. Ja. Also auf der 3, auf der 9, auf der 12 und auf der 19. Okay. Die Irina? Irina. E. E ist auf der I geht. Nee, die ist gar nicht dabei. Oh. Irina ist zu Hause geblieben. Nein. Du warst nur da wegen Irina. Ja. dann hätte ich gerne die. Wir ist Botto übersprungen, ja? Ich dachte, weil wenn Gammon ist. Nach Gavin bin ich. Ich blick nicht mehr durch. Aber mach dir mal. Wie will er mal das Botto mitspielt? Ich gewinne doch eh immer. Aber immer öfter. Mach doch, was ihr wollt, dann spielt er halt nicht mit. Ja, Spotti, mach. Das L, bitte. Das L ist auf der 20. Ali. Welches Wort hat mich? Ach, alt. Ich bin Strich und da oben drüber ein T, das sieht aus wie Ali, aber das ist ein T. So, dann nach dem Gammon, nachdem wir jetzt als Spotto nochmal vorgesprochen, bin ich, ne? Ja. Nach dem Stein bist irgendwann du dran, ja. Irgendwann. Dann hätte ich gerne das O wie O. Wie Oma. Ja, richtig. Nee, Oma ist schon im Bett. Die verträgt nicht so viel, ne? Oh. Nee, also das. Ja, dann ist Alex. Jo, ich hätte gerne gewusst, wo Martha ist. Martha ist mit Oma im Bett. Ich weiß nicht, was die da machen. Die Sau. Und das Tolle ist, wenn man die Buchstaben, die nicht dabei sind, richtig arrangiert, meine Omi. Omi, genau. Ja. Nach dieser weisen Erkenntnis darfst du jetzt auch einen Buchstaben beisteuern. Ich? Ja. Dann nehme ich das H wie Hach. Das H, das ist auf der 8 und auf der 18. Die haben sich doch abgesprochen. Genau. Ich möchte gern lösen. Nein. Bitte? Ist das eventuell ein Krankenhausaufenthalt? Yes. Kein Wunder, dass da keiner drauf kommt. Das will man ja auch nicht. Aber weißt du, woher ich den habe? Weil ich habe noch nie schon aufgerufen. Und die erste Frage ist, ich hatte noch nie einen Krankenhausaufenthalt im Ausland. Und daher habe ich mir das Wort rausgezogen. Ich bin ganz schön schlau manchmal, ne? Ja, manchmal. Ich hätte ja jetzt gedacht, du weißt dir zu helfen. Schlauheit hätte einem da jetzt nichts geholfen. Aber gut. Ist da noch wer, der ein Wort für uns hat, oder wollen wir gar was anderes? Ja, ich. Ja, okay, ich warte es dann. Ich hatte schon. Wenn ihr, ja, ich hatte auch schon. Also, achso, dann mache ich nochmal, das geht ganz schnell, ich habe nur 6 Buchstaben und dann kannst du. Ja. Nee, du hast dich schon wieder falsch geschrieben, du hast nur 4 Buchstaben. Scheiße, ey. Immer wieder passiert mir das. Irgendwann kriege ich Sinn. Sie dürft anfangen. Hello. Soll ich? Ja. Willst du lösen? Google. Ist uns Bärlein jetzt abgestürzt? Das klang so. Ja, das Rauschen ist weg. Ist ganz seltsam. Ich glaube, sie ist weg. Aber, ja, Bärchen. Aber mein Skype behauptet, ihr seid alle gleich weg. Was? Ja, es gibt ein Problem mit diesem Anruf. Einen Moment, wir versuchen. Ja, das heißt nur, hallo Regina, Bärchen. Scheiße. Hallo Bärchen. Okay, dann überhoppeln wir die mal kurz und du erzählst mir, ob da ein E drin ist. Ein E ist auf der 4. Hört ihr mich wieder? Nein. Ja. Ich war kurz weg, ich weiß nicht warum. Macht nichts. Nee, so haben wir schon Buchstaben. Auf der 4. E auf der 4. E auf der 4 und A war nicht dabei. Es kam nicht mehr, dass du es hättest haben wollen, aber das können wir jetzt klären. Nee, A ist nicht dabei. Nee. Ja, denn. Ja, nach mir streitet euch, Jungs. Spotto. Na gut. Das N wie Nordpol. Ist nicht dabei. Wie er sich freut. Das R ist nicht dabei. Siegfried ist nicht dabei. Das T wie Theodor ist nicht dabei. Wir haben gerade gedreht, insofern, Jungs, ihr müsst jetzt auch mal wieder klarkommen. Ja. Mhm. Dann probiere ich es doch mal mit dem L. Auf der 5. O wie Opa? Der 3. Pelle? Das O war auf der 3? Mhm. Ja. Mhm. Okay. Willst du vielleicht auch noch einen Buchstaben versuchen? Ja, auch noch einen Buchstaben. Dann nehme ich. Was nehme ich denn mal? Das F wie Frank. Das ist scheiße. Auf der 6. Hä, da ist doch schon das L. Nee, das ist auf der 5. Auf der 5. Ah, gut. Puh, erschreck mich nicht so. Gott. Ja. Ich bin dran. Ich bin dran, oder? Ich will raten. 12. Ja. Oh, nee, nur 12. Nein. Nein, 12 hat 7 Buchstaben. 12 hat 7 Buchstaben. Obwohl Bessner hat gewonnen. Bessner hat 12 gesagt. Voll auf die 12. Aber es hätte auch 12 sein können. Nein. Doch. Da hättest du wahrscheinlich mehr Google-Ergebnisse als mit deinem Anatomiegerüst. Aber ihr müsst zustimmen, es gibt ein Anatomiegerüst. Nö. Ja, wir stimmen ja auch zu. Ja, Regina ist eine sehr, Bärchen ist eine sehr gute Diplomatin, die sagt ja, obwohl sie Nein meint. Nee, ich habe das Buch gelesen, sag nicht ja, wenn du Nein sagen willst. Ja, aber manchmal, trotzdem, ne? manchmal ist es schlauer, mal ja zu sagen. Ja, nein. Ja, ja. Aber nicht beim Spiel, ja, nein, schwarz-weiß. Wo haben bei der Sie ihren Mann erschlagen? Ja, selbstverständlich habe ich das. Wie viel Buchstaben hat er in dem Spotto sein Wort? Das hat 18. Ach Mann, das kann ich da oben nicht nochmal ausradieren. Du kannst da oben ausradieren und einfach 3 Buchstaben wegmachen. Ja, nee, das ist, mein Radierer radiert das nicht mehr wirklich. Es schmiert nur noch. Bei einer 12 kommt vor die 2, die 1, ne? Nein. Ja, und nach vorhin hatte ich bei den 21 Buchstaben auch das Problem, nach der 19 kommen nicht die 12, aber das ist eine andere. Ja, ich habe vorhin schon mal festgestellt, ab 20 wird es irgendwie schwierig, einfach nur Buchstaben nacheinander aufzuschreiben. Ja, vor allem. Und Zahlen und Buchstaben auseinandersortieren fällt auch total schwer. Ja, wir brauchen mal ein Gruppencoaching hier von Graf Zahl, was? Vor allem nach 12 Promille wird es auch schwer, Auto zu fahren, ne? Wie viele Buchstaben willst du haben? 18. 18, mhm. Die 19 wieder durchstreichen. Es sei denn, du hast die 17 ausgelassen, dann kannst du die 19 stehen lassen. Müsste sie allerdings zu 18 umwandeln. Und die 18 müsste ich irgendwie. Ach, verdammt. 1, 3, 17, 19. Passt doch. Bei mir kommt gar kein vernünftiges Wort bei raus. Woran mag das liegen? Also an mir überhaupt nicht. Nein. Nein, alles richtig. 1, 3, 7. Läuft. Rennt. Hä? Oh, was ist denn los? Warum lacht ihr? Sie hat doch meinen Namen gesagt, oder? In ihrer Alex-Version, Renne. Oh. Nee, ich hab Rennt gesagt. Ja, das mein Gott. Wie Renft, nur ohne F. Oder Brünft. Ja, da jetzt wieder nicht klar ist, wer dran ist, nach dem Wort von... Und nee, doch, egal, fang doch einer an. Gamon-Addiktit. Ja, bitte, renne. Das ist blöd. Ich frage dann mal wieder nach unserem Liebling, dem Siegfried. Ich lieb von dir. Ich mag keinen Siegfried. Warum ist er nicht da? Doch, der ist da auf der 14. Ah, gut. Ich streich die 14 raus. Und übrigens auch auf der 11. Es ist omnipräsent. Also 16 Buchstaben, ja? 18. Wenn man 11 und, ja, wenn man 11 und 14 rauslässt. Das war ein Witz, weil ich hab's ja gar nicht rausgeschmissen. Ach, na, danach bin ich. Ich hätte gerne das E wie. E, ja, nee. E, ja, einfach E. Dann, ja, auf die 3. Auf die 3. Der hat auf die 3. E, wie einfach. Oh, oh Mann, Alex. Nein, nur E. Nur E, Alex. Nur E. Okay. Ich nehme das H wie Hotel. Das kommt auf die 17. Dann sind ihr lachen. Seid ja hier voll albern, mein Gott. Ja, wir haben spontan unsere inneren 12-Jährigen ausgepackt und lassen mit. Das ist hier eine ernste Angelegenheit. Das erfordert ja. Konzentration. Also bitte, bisschen ja. mehr Ruhe hier. So, dran. Ich bin dran. Ich will dran sein. Nämlich. Alles. Alles. Wieso? Ich habe noch gar keinen Buchstaben gesagt. Werde ich hier jetzt gemobbt oder was? Ja, wirst du. Ich gründe einen eigenen Betriebsrat. Von dir kam der erste Buchstabe, du Schlumpf. Ja, war noch nicht dran. Ja gut, dann mach. Wo ist Norbert? Norbert soll mir helfen. Der Norbert ist aber nicht da. Warum war mir das klar? Jetzt haben wir also eine Ejakulation im Hotel mit Norbert. Alles klar, so weit sind wir schon. So, dann frage ich jetzt mal, ob der Randolf auch noch dazukommen kann. Der kommt als allererstes. Oh. So, der hat sich nicht so unter nur noch Sätze benutzen, wenn die René lachen muss. Ich hätte gerne. Oh. Oh. Das Obi-Orgasmus. Ja. Und das nie gesagt, aber Obi-Orgasmus geht auch. Du kriegst aber heute keinen Orgasmus. Wo weißt du das denn? Du gehst heute ohne Orgasmus ins Bett. Ohne. Das ist auch keins. Ich nehme das A. Das A ist auf der 12. Oh, Kinder, ich kriege mich nicht mehr. Ja, 12 war das. Der Theodor? Den Theodor, der hat gleich ein multiples Erscheinen. Multiples Dasein, das ist immer gruselig. Auf der hinten, 18, auf der 10, der 9, 10, 9 und auf der 6. Die 6. Hinten genommen. Kämmen? Ich nehme mal das F wie Fellatio. Ich hätte gerade gefragt, ob Theodor multiple und feucht ist. Aber lassen wir das. Also F hätte ich auch genommen, wollte ich sagen. Wenn Theodor feucht ist, dann hat er, glaube ich, Schmerzen. Ja. deswegen ist er auch nicht dabei. Weil oh. Der subt, der hat Auslauf. Den wollen die anderen nicht haben. Dann hätte ich gerne mal das Augenblick. Das P, weiß ich nicht, wie. Das was? Das P. Penis! Das wollte ich so gesagt, hättest irgend so was Softes gesagt wie Porno oder so, aber Penis geht natürlich wie auch. Wie Pickelfetisch. Pickelampo? Nee, P ist nicht dabei. Kein P. Oder Pippi. Dann nehme ich das U. Das U ist auf der 2. Und nicht auf der 15? Nee. Jetzt suche ich dauernd nach so sexuellen, also passenden Begriffen, aber es ist natürlich ein ganz normales Wort wie du und ich. Ein ganz normales Wort wie du und ich. Ich bin kein ganz normales Wort. Also ich suche dann mal nach der Lena. Ja, aber nicht hier. Nee, ach Mann. Spiele ich eigentlich auch noch mit? Ja, du bist jetzt dran. Ja, du bist jetzt dran. Ist da irgendwo ein Cäsar? Ein Cäsar haben wir ja auf der 4. 4. Und auf der 16. Und auf die 7 dürft ihr euch noch ein R schreiben. Mhm. Und auf der 5 ist kein H, nee? Nee, kein H, nee. Wo dürfen wir noch was hinschreiben? Ah. Ein R auf die 7. Mhm. Boah, nee, oder? Jetzt weiß ich den letzten Teil nicht. Rücktrittsabsicht. Jawohl. Ja. Mhm. Rücktritt, das ist tatsächlich doch ein sexueller Begriff. Ich habe es nicht gesagt, aber Rücktritt, das ist... Unser Chat-Mods, wir sollen nicht so sexuell sein. Wer sagt denn das? Der Chat an sich, er ergibt sich nicht zu erkennen, der Chat. Ja, jetzt sind wir ja auch alle fertig. Jetzt rauchen wir alle eine und so. Machen Hose weiter. Zeit, der Pfarrer kommt. Ja, ich weiß, wir rauchen nicht. Nein, ich wollte, das ist nicht fair. Ich bin 15 und will auch gar nicht rauchen. Also, 50% des Chats soll ich noch anmerken. Ja, die anderen 75% finden es lustig. Also der Großteil, das können wir weitermachen. Uiuiui. Ui, ui. Was spielen wir denn jetzt? Ich würde sagen, Entschuldigung, der nette Herr mit dem hübschen Mikro, das ist der Herr German Addicted. Der hat, glaube ich, auch am meisten ausgegeben für sein Mikro. Das glaube ich auch. Das stimmt, ja. Ich muss mal kurz vorhin, das nützt alles nichts. Ich komme gleich wieder. Du weißt doch nicht ein Wort. Wie wollt ihr ein Wort von mir, oder was? Na, entweder wir spielen jetzt noch eine Runde und du hast noch ein Wort, oder wir klären, was wir dann jetzt spielen, weil wir haben es jetzt schon eine ganze Stunde geschafft, mit diesem einen Spiel zuzubringen, was ja auch durchaus lustig war. Dann machen wir doch ein anderes Spiel. Ja, wollen wir mal wieder Jana in Schwarz-Weiß spielen? Da wird dann das Bärchenlandchen drauf abfahren. Oder wollen wir was ganz anderes spielen? Vielleicht, ich habe noch nie, aber das wird dann wieder für manche... Das haben wir eigentlich am Anfang schon... Das wird dann für mich wieder lustig, ach, ja. Hatten wir am Anfang schon gesagt, das ist eigentlich an dem Punkt, wo einer dabei ist, der keine Fragen fragen kann, weil da kein Computer vor sich hat, doof ist. Ja, das stimmt. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, für die kleineren 50% der Hörer wird das auch nicht ganz so erquicklich. Stimmt, das ist zu sexuell. Naja. Sag mal, hören da eigentlich nur Kinder zu, oder... Ich habe durchaus auch schon von Leuten gehört, die älter sind, die hier auch zuhören. Aber die machen das dann hinterher, wahnsinnig wie sie sind. Ja. Mein Gott, das ist ja irre. Ist irre, nachträglich noch anhören. Das und die 424 beschwert sich, sie ist nicht Kind. Daddy oder das 424 ist, kann ja auch ein Mensch, ein Mann mit einem Synonym sein, der einfach nur... Quasi genau also ich die jemand, bei vier mal ganz kurz hier reinholen, ich glaube. Jemand, der sagt, er sei kein Kind, ist ja meistens per se schon minderjährig, oder? Ich bin kein Kind. Ich bin kein Kind, nein, ich auch nicht. Nein. Scheiße, erwischt. Ja, aber MÜB424 beschwert sich gerade, dass ich gesagt habe, es könnte auch ein R sein. Es könnte auch sein, dass MÜB424 jemand ganz Neues ist, der sich nur versucht, sozusagen als MÜB424 auszugeben, also einen ganz anderen Beruf quasi hat. Aber sie hat es schon 100 Fakultäten mal gesagt. Die arme alte MÜB 424. Die arme alte. Fast schon 27, fast schon alt. Fast schon alt. Aber auch nur fast. Ich werde auch jedes Jahr älter. Ich wage es gar nicht, ich will es fast gar nicht sagen, aber ich werde auch jedes Jahr älter. Ich bin jetzt schon 15. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ja, wird Zeit für die Midlife-Crisis. Bist du in 35 Jahren schon quasi fast reif für unter die Erde? Ja, dann bin ich, wie alt war ich? 15 plus 35 ist 80, ja. Ja. Ja, da sagst du was. Und dann kommen die Schmerzen. Die ganzen Schmerzen. Das Kreuz. Rücken, ne? Ja. Oh. Komm mal erstmal an Weihnachten. Drei Spritzen. Zwei in den Arsch. Och. Furchtbar. Ja, was spielen wir jetzt? Wissen wir noch nicht so genau, glaube ich. Wir können. Nee, lassen wir das. Sonst wird das wieder für inzwischen zwei Drittel, ein Drittel unsere. Also für die kleineren ein Drittel. Unsere Hörer wird das wieder. wieder blöd. Nee, wollen wir vielleicht ja, nein, schwarz-weiß spielen? Da darf man. Also, nee, da kann man auch über alles reden, aber vielleicht. Ja. Alles kann, nichts muss, hm? Ja. der liebe Herr oder Frau Q, Web IRC 73070, sagt, horizontal im Keller eingelagert, das ist der schöne Begriff für im Sarg. Horizontal im Keller eingelagert. Okay. Das war lustig. Okay. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, das soll es heißen. Ich, Mann und vor allem auch nicht, ich weiß es nicht. Wer will denn anfangen? Erstmal muss ich gucken, ob ich hier irgendwo eine Stoppuhr habe. Stoppuhr ist das Wort. Achso, wer übrigens unseren Chat noch nicht gefunden hat. Könnt ihr eine Analog-Stoppuhr nehmen? Ich poste das gleich nochmal im Chat. Es geht auf webchat.freenode.net im Channel Spieleabend. Stimmt. Ich poste das gerade mal im Chat. Du postest im Chat. Die sind aber schon da. Das ist nee, im Chat postest, wie man in den Chat kommt. Ich habe eine Stoppuhr hier, falls ihr eine braucht. So eine echte? Mhm. Eine echte? Eine echte Spiel, so eine Taschen. Ich bin auch gerade meine am Aufziehen. Ha. Nein, ich habe keine Stoppuhr in dem Sinne. Ich habe eine Uhr mit Sekunden. Mit Stopp. mit Kuckuck. Eine gestoppte Uhr. Okay, meine gestoppte Uhr rennt. Cool. Sie geht tatsächlich noch. Ja. Ja, also eine analoge Stoppuhr, auf die ich zwar sehr genau drauf gucken muss, weil es nicht die Stoppuhr ist, sondern die normale Taschenuhr. Aber ich habe doch hier auch noch eine Stoppuhr liegen gehabt. Ich habe eine digitale Stoppuhr, zählt die auch? Ja, oh, kann man machen. Wenn es sein muss, ne? Stoppuhr. So, dann habe ich hier den Namen Bärlein dann hinter meinen stehen. Das heißt, Bärlein fragt mich eine Minute lang Fragen, wer macht denn die Stoppuhr? Ich. Eins, zurückstellen. Eins, null, null. So. Wir können anfangen. Ja, dann sag doch nochmal sowas wie los und dann kann Bela bestimmt anfangen. Okay, auf die Plätze, fertig, eine Minute läuft. Okay, hi Alex, wie geht es dir heute? Hi Bärchen, gut, geht's mir. So geht's dir. Und du bist erkältet? Meine Tochter ist erkältet und hat mich angesteckt, somit bin ich erkältet. Hat sie sich das aus dem Kindergarten geholt oder aus der Schule oder woher? Ich kann dir das gar nicht sagen. Das kam plötzlich Samstagnachmittag. Also muss sie wohl schon ein paar Tage mitgeschleppt haben. War erst deine Nase zu oder hast du Halsschmerzen? Hört man nicht, dass meine Nase zu ist. Deine Nase ist zu, das stimmt. Mhm. Und was hast du heute gegessen? Salat. Getrocknete Tomaten, Käse, Würstchen. Mei, bitte, das ist ja alles durcheinander. Bimmelimmelimmelimmelim. Ja, das war ein toller Salat, den ich mir zusammengerührt habe. Ja. Was hast du denn heute gegessen? Ja. Niemand. So, nach meinem Namen hatte ich eigentlich Gemmen aufgeschrieben, aber René will mir ständig Spotter unterjubeln. Jetzt müsst ihr euch wieder streiten. Ja, weil du das gesagt hast. Gar nicht. Uiuiui, ui, ui, jetzt wird das ein Vorbild, das will ich auch keiner. Doch, na gut, dann machen wir den Herr Garmon. Wo ist das R her? Das habe ich da dazu gemacht. So zwischendrin habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht ein guter. Nenn mich einfach Marcel. Ist einfach. Okay. Ach, jetzt Spitzname, Achtung. Mach dir mal weiter. Das ist aber fies. Das geht gar nicht. Nee, ich bleib bei Gem. Mackie. Nee, sonst würde ich da so fürchterliche Sachen mitmachen wie mit Renne. Okay, Marcel. Wer soll jetzt wen fragen? Soll er mich fragen? Oder? Ich glaube, Alex dich. Aber ich brauche irgendwie Start für wegen Stopp, weil ich kann mich ja selbst schlecht stoppen. Yep. Verheddert. So, auf die Plätze, fertig, los. Hallo Gem. Howdy. Hau dich selber. Judy. Wie bist du in den Tag gekommen? Ja. Schön. Gesundheit. Schön, wenn es so einfach ist. In 30 Minuten gibt es Pimmelimmelim. Sekunden. Gab's doch schon gerade. Ja, ich weiß. So, damit werden Gemnus. Das war peinlich, verdammt. Glücklicherweise hört kaum einer zu. Ja, Kim, dann darfst du dich mit Spotto, darfst du ihn fragen, der ganz schnell drauf Ja sagt. Dürfen uns vergnügen. Möb424 hat vorgeschlagen, und ich finde es sehr gut, ja, nein, schwarz, weiß, M. Oh, fuck. Das finde ich echt gut eigentlich. Ja. Ich finde es eine sehr gute Idee. Können wir das vielleicht machen? Wir wollen das machen. Wie wollen das? Dann müssen wir aber echt den Helmut Schmidt hier geben, ne? Ja. Wenn der normalerweise M sagt, dann macht er so Pausen und... Na gut, ich werde mir also von einem M auf ein Ö umstellen. So Austausch, so, also Stille ist in Ordnung, aber M und Ö und M und M, ja. Das zählt nicht. Also wegen meiner, ja. Also das zählt echt nicht. Also wollen wir das so machen? Ja, wir machen das. Nicht gut. Aber hat nicht der Spotto sich dagegen wehren wollen? Ja, dann mega. Ach, naja. Total. Gegen René kommt man ja nicht an. Ja, richtig. Das finde ich gut. Die Lebensanstelle kannst du behalten, Spotto. Ja, finde ich gut. Wollen wir anfangen? Ja. Ja, nee, wir wollen nicht, aber... Sag mir einfach, wann du die Uhr angemacht hast. Wer fragt eigentlich wen nur so zum Verständnis? Hey, Gem quält ins Spotto. Okay. Okay, alles klar. Dann anfangen. Na, Spotto, alles fit? Es geht schon. Ja, das ist wunderbar. Was hast du denn heute so gemacht? Ich habe gekocht und gegessen, ein bisschen gedaddelt, auch etwas gelernt. Du hast gelernt? Oh, was hast du denn gelernt? Psychologische Diagnostik. Hast du auch so, unter anderem dich mit dem ICD-10 beschäftigt? Natürlich, da kommt man nicht drum rum. Und was hast du so gelernt heute über diagnostische Maßnahmen? Och, frag das nicht. Das habe ich mir kaum behalten. Das ist ja ein weites Feld, nicht? Durchaus. Ja. Und wie läuft es sonst so mit dem Studium? Was hast du vor, wenn du fertig bist? Rolf, ja, gut geschlagen. Er hat gesagt, weil auch er frag nicht, sagt, behauptet Möb. Also Möb überprüft hier scheinbar die Es, weil ich kann die Es nicht überprüfen, weil das kriege ich nicht hin. Ja, Gem darf er sagen. Gem darf nämlich sagen, aber nicht Herr Spotto. Mir ist so ein leichter Nachklang, aber ich würde das nicht als ich habe es ziemlich schnell ausklingen lassen. Das war nur ein Haar, meinst du? Ach, leicht im Abgang, ne? Ja, also derjenige, der fragt, darf ja so viel und ja oder nein sagen, wie er will, oder? Richtig, ja. Noch, aber das kommt wieder noch dazu. Und ich bin einfach in den französischen Akzent gerutscht. Das war kein... Gut, damit hat Otto, glaube ich, einmal gesagt. Och, Wie Diarrhö, ne? Ist auch kein sondern einfach ein Ö. Spotto? Ich darf das Bärchen fragen. Nee, du kühlst René. Ah, ja, schön. dann 3, 2, 1, los. Hallo René. Jawohl. Bin ich wenigstens in guter Gesellschaft hier. Ich bin in schlechtes... Oh Gott. Wollen wir nochmal neu anfangen? Das ist peinlich. Das gilt aber nicht. Darf ich Hallo jetzt sagen? Und Hallo sagen ist aber auch eine schöne Frage, die man sich stellt. Oh nö. Hallo und tschüss auch noch aussperren. Darf ich einfach so nochmal zeigen, dass ich es doch kann? Einfach so ohne. Nein. Bitte. Nein, der kennt das auch nicht. Aber der hatte sich. Sein erstes Wort war nicht. Ich glaube, das war es sogar. Wieso habe ich nicht den Spotter gefragt? Weil wir nicht rückwärts spielen? Habe ich doch. Hab ich nicht. Spotto, ich habe dich doch gefragt, oder? Ich durfte doch eher sagen. Nö. Oder? Nö. Spotto, du hast übrigens eine Klinge am Hals. Das siehst du vielleicht nicht, aber ich halte gerade. Ach, René, du darfst Bär dann quälen. Moment, diese Stoppuhr, ich muss hier. Fummel. 3, 2, 1, los! Hallo, Bärlein. Hallo, Spotto. Das ist verwirrend. Ich bin gar nicht Spotto, aber das weißt du, ne? Du willst mich nur verwirren. Das hatte ich vor. Ich dachte mir das. Ja, und was hast du heute so gegessen? Heute Abend habe ich dunkles Brot gegessen. Dunkles Brot? Was hast du da drauf gehabt? Avocado-Cream. Oh, aber ich finde es unglaublich eklig, dieses Zeug. Avocado-Creme ist richtig ekelhaft. Das ist sehr gesund. Das ist deshalb. Gehirn. Deshalb. Ja, fürs Gehirn. Ich sage nichts. Aber. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr eklig. Also, vor allem als Brotaufstrich finde ich das, kann man gar nicht essen, finde ich. Ich mag das gern. Ich mache da auch Knoblauch dran. Machst du auch Knoblauch rein? Nee. Aber nicht, das sage ich jetzt auch nicht, aber das habe ich nicht gesagt. Doch, du hast gesagt, ich mache mal Knoblauch rein. Ja. Aber von R war nicht die Rede, von M war die Rede. Jetzt habe ich es natürlich gesagt. Ja, zwischendrin hast du auch schon mal Nee gesagt und Nee gilt als Nein. Ach so, okay, gut. Das habe ich nicht. Nee, aber du hast und ich bin dafür, dass wir dieses M wieder rausnehmen. Das gibt ja das nicht nur Diskussionen hier. Ich hatte mir M aufgeschrieben. Ja, M, Öm und Ä. Wir haben gesagt, das ist allgemein. Das habe ich so nicht mitgekriegt. Füllworte. Ja, nee, aber wir lassen das einfach raus, glaube ich. Dankeschön, René. Schön, dass du es einsiehst. Wieso einsiehst? Ich habe dir zugestimmt von Anfang an. Also von Anfang an, als du es gesagt hast, meine ich. Also ich war von Anfang an zwar dafür, aber ich glaube, die Regel ist, Möpf jetzt so viel, du hast einfach beschissene Ideen. Tut mir leid. dann das heißt, ich darf nochmal, ne? Weil alle, die jetzt unter dieser Erbregel gelitten haben, dürfen einfach nochmal. Schöner Versuch. Schade. Ja, damit hätten wir die erste Runde geschafft. Juhu. Wollten wir jetzt die zweite Runde wieder noch quälender gestalten, ja? Die zweite Runde bleibt jetzt erstmal so, bitte. Die bleibt wie? Ja, so wie sie war, außer ohne M. Okay, gut. Das heißt, Bärlein fragt mich eine zweite Minute, Fragen und so. Genau. Dann gibt auf es nochmal irgendjemanden Start. Auf die Plätze, fertig, go. Und wie viel hast du heute schon geraucht? Eine Zigarette. Eine Zigarette? Jo. Eine ganz, jo. Jo, stimmt. Jo. Jo. Jo. Jo. Ist das ja oder ist das jo? Das ist beides. Das ist ein affirmatives. So. Ihr seid doch doof. Wie wär's, wir machen die Ja-Nein-Regel auch noch raus. Eine gute Idee. Also nur noch schwarz-weiß. Zebra. Dafür 12 Minuten. Und waren genau. Die Zigaretten schwarz oder weiß? Ja, vorher weiß, aber meine Lunge schwarz und so, ne? Und der Auswurf grün. Ja. Ja, das wird dann demnächst sein, wenn die Erkältung, die mein Kind mir weitergereicht hat, irgendwie so richtig durchschlägt. Ja. Ja, da musst du aber auch drauf achten. Das ist das Erste, was mein Arzt immer fragt, wenn ich erkältet zu ihm komme. Ob es grün ist. Und welche Farbe der Auswurf hat. Und bei welcher Farbe ist er besonders begeistert? Ich habe noch nicht alle durch. Grün ist dann wahrscheinlich gleich Krankenhaus, ne? Ja, ich vermute mal, rot wäre so am bedenklichsten. Ja. Das könnte sein. Am bedenklichsten. So, die 424, wenn die jetzt hier weiter mault, dann muss sie das nächste Mal einfach mitmachen. So. Ja. Mhm. Ja. Ja. Was ist, gib mal bitte ein anderes Wort für scharf. Also nee, nicht scharf. Nein, ich meine so scharf zum Gucken. No, ein anderes Wort dafür. Was? Klar oder so, ne? Ach so. Mhm. Ja, die Alex fragt den Gammon, ne? Hatte sie vorher. Hatte sie. Ja, dann sollte die vielleicht mal anfangen, die Alex. Wann denn? Jetzt. Hallo Gammon. Howdy. Hau dich doch selber. wie war das mit deiner Ernährung heute? Gibt es irgendwas, was du zur großen Speisekarte, Rezeptesammlung heißt das, beitragen kannst? Ich bin fett, ich esse nicht mehr. dann wirst du den Zustand aber nicht lange halten können. Doch. Das erklär mir dann bitte nochmal. Also ich habe immer gedacht, fett wird man, wenn man sich übermäßig ernährt. Das habe ich, darum esse ich jetzt nicht mehr. Aber dann wird man doch wieder dünn. Genau. Okay, und wie hältst du es mit den Nährstoffen? Was ist das? Seltsame Lebenseinstellung, die du da gerade hast. Dir wird gerade Magersucht unterstellt. Oh nein, da bin ich weit von entfernt. Ja, du isst nichts mehr, aber Magersucht, ne. Da bin ich 100 Kilo von entfernt. Ja. Ja, du, Gavin, ich glaube, wir beide haben wieder das Vergnügen. Nee. Ach ja. Oh, nee, stimmt, ja, stimmt gar nicht. Stimmt. Nee, nee, ach nee, Alex, stimmt, ja. Nee. Ich kann den Spotto fragen und dann darf der Spotto hinterher wieder den René quälen. Wie das sich gehört halt. Genau. Ich werde immer gequält, ihr Arschloch. Läuft die Uhr? Anfang. Na, Spotto, wie läuft's? Passt. Super. Gell? Ja, das ist ganz, ganz klasse. Was hast du denn heute so verputzt? Ich habe mir Hamburger gemacht. Wie gemein. Und hast du die vorher im Supermarkt gekauft? Die Komponenten habe ich im Supermarkt gekauft. Die Komponenten? Welche Komponenten meinst du denn damit? Damit meine ich die Brötchen, die Patties, die Gurken, die Zwiebeln, den Salat. War das denn sehr lecker, was du da zubereitet hast, oder war das eher blöd? Es war durchaus schmackhaft. Ja. Aber kleckerig. Bist du normalerweise ein guter Koch und kochst du viel? Ich muss kochen, damit ich auch essen kann. Es gibt Leute, die können auch täglich essen. Naja. Puh. Ja, uiuiui. Hast du gerade noch mal die Runde gekriegt, ne? Das kommt vom Jahr. Ja, wollen wir denn. Aber man landet irgendwie immer beim Essen, wenn man nicht weiß, was man trinken soll. Ja. Wetter wäre eine Alternative. Ja, stimmt. Scheiß Wetter heute, was? Ja. ja, hier, Sportteam. Ja. Brauchen wir einen Meister der Uhr. Sekunde, ich... Drei, zwei, eins, los! Hallo René! Hallo! Grüß dich! Ja! Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Ich werde hier gerade angeschrieben, voll gespammt, es tut mir leid. Ich kann geh dich raus, mach ruhig. Nee, Entschuldigung, ich musste gerade mal abbrechen. Ich werde hier gerade voll. Ich muss den gerade mal blocken hier. Ich werde gerade. Entschuldigung. Ignorierst du vielleicht einfach mal deine. Nee, Entschuldigung, ich kriege hier dieses Skype-Geräusch da. Könnt ihr bitte kurz eine Runde machen und ich blockiere den kurz und dann machen wir nochmal. Entschuldigung, ist ganz ehrlich, Entschuldigung. Ganz ehrlich, das klingt jetzt total komisch, aber ist ganz ehrlich so. Ja, René. So ist jetzt geblockt. Entschuldigung, es tut mir total leid. Okay, Entschuldigung. Ist es möglich, nochmal eine General... Dieses Urteil muss irgendeiner fällen, welcher jemand nicht ich bin, weil ich sag nein. Ich spotte. Aber nur, wenn es wieder so lustig wird. Mal gucken. Eigentlich würde ich ja auch sagen, du hast ziemlich verloren. Das tut mir total leid. Ja, das war schon eindeutig. Also klarer verlieren als mit einem Ja? Nein, ich hab das aber absichtlich gemacht. Ich habe gesagt Ja, damit ich den kurz blocken kann, weil ich kann mich doch nicht konzentrieren, wenn ich den hier... Ja, klar. Ja, dann hast du die Niederlage in Kauf genommen. Willentlich und wissentlich. Ich prangere das an. So, ich höre jetzt auf, ihr könnt spielen. Nö, spiel dir mal, ich bin weg. Frag du mal das Bärchen. Okay. Nee, du fragst das Bärchen, ich mach nicht mehr mit. Okay, dann haben wir jetzt einen schmollenden René, gefällt mir. Wer auch immer das Bärchen fragt, in 3, 2, 1, los! Hallo Bärchen. Hallo. Was war das nochmal für ein Brot, was du gegessen hast? War das Vollkorn oder? Sonnenblumenbrot. Oh, das ist lecker. Das ist sehr lecker. Mit Sonnenblumenkernen nur außen drauf oder auch im Teig drin? Wahrscheinlich im Teig drin. Hat man das nicht erkennen können als solche? Das konnte man nicht erkennen. Und da drauf war so Avocado-Schleim? Avocado-Cream. Finde ich ja eklig. Sowas magst du? Das mag ich sehr gerne. Und was hat der für eine Farbe? Ist der schwarz? Grün. Grün. Wie Auswurf. Bist du denn auch krank? Ich bin gesund, weil ich gerade Avocado-Cream esse. Meinst du, das liegt daran? Das liegt sehr viel daran. 3, 2, 1, Schluss. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, damit haben wir eine weitere Runde durchgespielt. René steht in der Ecke und schämt sich. Nee, er schämt sich nicht, beleidigt. Ich finde, er sollte sich schämen dafür, dass er hier den Spielverderber macht. Schon. Wir können uns ja bei Stadt, Land, Fluss als Kategorie Beschimpfung für René ausdenken. Das ist eine schöne Idee. Ja. Beschimpfung ist auf jeden Fall als Kategorie aufgenommen. So, und damit mit diesem Beschimpfung aus René würde ich mich gerne verabschieden. Oh. Na denn? Auch wenn es jetzt kein Deutsch war, bin ich gerade ein bisschen. Aber es hängt nur teilweise mit euch zusammen. Ich kriege hier gerade Beschimpfungen kriege ich hier gerade. Ja, dann kannst du die ja in die Kategorie alle übernehmen. Dann hast du ja schon deine Vorlage. Ist doch klasse. Und da will ich dann zurückstecken kann. Bösester Art in den Kopf geworfen. Ich glaube, meine Laune ist gerade trotz Koffein und diversen anderen Aufputschmitteln wie Zucker und so weiter nicht so. Ja. Ich höre zu. Via Skype oder was? Mhm. Aber warum ignorierst du sowas nicht, während du irgendwie am Podcast bist, Hasi-Dasi? Dann zieht einen sowas jetzt gar nicht runter. Tja. Ja. Wollt ihr nicht spielen? Doch, dafür ist dienstagsabends da. Dann würde ich mal sagen, ihr werdet besser dran zu spielen, als mit mir zu reden. Aber ich dachte immer, das gehört zum Spielen, dass man mit einer... Aber ich spiele nicht mehr mit, habe ich gesagt. Ja, dann spielst du halt nicht mehr mit. Ja, eben. So. Wir hatten dann trotzdem irgendwie jetzt einen Einwurf von Stadtland Plus. Das hat mir sehr gut gefallen. Genau. Ja, okay. Und Stadt und Land möchte ich auch weiterhin beibehalten, weil das ist hübsch. Mhm. Flüsse braucht keiner. Nee. Aber was braucht man denn statt einem Fluss? Beleidigung. Kriegen wir hin? Ja. Okay, Beleidigung. Mir hat die Mordwaffe auch immer sehr gut gefallen. Mhm. Immer wieder gerne. Mhm. Spotto, hast du vielleicht auch noch eine Wunschkategorie? Ich grübel. Fällt gerade nicht ein. Der Chat sagt was von Farbe. Farbe? Nee, ist richtig. Jo. Nehmen wir Farbe noch mit dazu. Farbe oder Farbe? Farbe. Farbe. Stimmt, man könnte mal noch irgendwie so Märchenfigur oder sowas mit reinnehmen. Superhelden. Superhelden. Ja. Okay, da kenne ich sehr wenige. Ja, und dann musst du dir welche ausdenken. Auch wahr. Mein Dad. Gut, dann passt aber kein Wort mehr hin. Nee, bei mir auch nicht. Nee, bei mir auch nicht. Ja, das ist haben wir uns ja gut abgesprochen. Will aber René vielleicht die Buchstaben vorgeben? Okay, dann... Das sag ich ran. Na denn. Also, R wie Rudolf. Okay. Mein Stift ist abgebrochen. Stopp. Oh. Ja, meine Stadt ist Regensburg. Rüdelsheim. Rosenheim. Riga. Klingt, als hätten wir alle 10 Punkte. Mhm. Mein Land ist Russland. Meins auch. Meins auch. Ihr seid doof. Was war das Land? Russ. Rumänien. Ha. Meine Beleidigung ist Rüpel. Ich habe keine. Meine ist reiche Schlampe. Oh. Ich habe Rüsseltier. Schön. Der steht vor irgendjemandem und sagt, ey, du Rüsseltier! Schön. Gefällt. Meine Mordwaffe gefällt mir. Mordwaffe ist ein Rasiermesser. Revolver. Da habe ich auch nichts. Revolver. Ich habe auch nichts. Hm. Beziehungsweise ich habe mit Ricola angefangen, aber... Das wäre, glaube ich, Verleumdung oder sowas in dem Fall. Ja. Rosa ist die Farbe. Rot bei mir. Hm. Rot. Rosé. Ja, es ist eine Farbe. Ja, und wer auch immer der Superheld ist, ich habe den roten Blitz. Oh. Ja, ich habe Richard Gier. Superheld. Ich hab Rotkäppchen. Rotkäppchen ist Superheld. Ich habe gar nichts. Hm. Das ist wenig. Ja. 20, 30, 40, 55. Mal gucken, ob der René uns noch beleidigten Buchstaben reinbrüllen kann. K wie Kunolf Doppelrahmen. Gut. Habe ich euch gleich einen Tipp für den Superhit gegeben? Mhm. Ja, stopp an der Stelle. Meine Stadt ist Köln. Karlsruhe. Karlstadt. Kuala Lumpur. Oh, schön. Mein Land ist Kambodscha. Ja, meins auch. Kasachstan. Ist Kuala Lumpur nicht ein Land? Psst. Nein, das ist, nur, das ist die Hauptstadt von Kambodscha. Eben. Okay. Meine Beleidigung ist Krüppel. Meine, ich habe Kartoffel. Ich hab Puh. Knallfrosch. Oh, es wird immer schöner, wie der Spott oder steht. Mordwaffe, Knallfrosch. Ah, Mordwaffe, Koffer. Kanone. Gar nichts. No. Farbe, Kamin. Kaminrot habe ich auch. Hm. Du bist gelb. Ich habe Kamelbraun. Kamelbraun auch. Ja, mein Superheld ist der kotzende Superman. Ich habe das Kastenbrot. Ja, das ist gut. Meine Karl Dahl. Ah. Ich habe da nichts. 20, 30, 40. Nochmal fünf weniger. Mensch. Erzählen eigentlich alle Treffer 10 Punkte, oder? Wenn man das gleiche hat wie jemand anders, hat man 5. Ah ja, okay. Gut. Sollte man Geiz einziger Edward haben, hat man 20. Okay. Ach, dann hätte ich ja noch mehr. Warum? Wo hattest du denn als einziger Edward? Kanone zum Beispiel. Nee, da hatten wir Koffer. Also wenn da kein anderer Nord gehabt hätte, wäre er gesagt, dann habe ich nicht. Hab ich nicht. So. Okay. Also in der Kategorie. So. Ein weiterer Buchstabe von der Leberwurst, bitte. Darauf hört er nicht. Beleidigt. Unsere beleidigte Leberwurst muss mir jetzt und so. Ein A wie wie anbrennen. Anders. Ja, oder anders. Anders geht auch. Farbe mit A, bitte. Ich will nicht schon wieder Stopp brüllen, aber es ist so. Ja, mach. Meine Stadt ist Augsburg. Aachen. Amsterdam. Aachen. Amsterdam. Mein Land ist Australien. Albanien. Amerika. Angola. Schön. Meine Beleidigung ist Affe. Halt, stopp, Amerika ist kein Land. Halt, stopp, Amerika ist kein Land. Ja, ja, Amerika, das ist schwierig. Was, Amerika ist kein Land? Die USA nee. Ist ein Land, aber nicht Amerika. Amerika ist ein Kontinent. René, ich denke, du spielst nicht mit. Ich spiele ja auch nicht mit, ich bin Schiedsrichter. Beleidigter Schiedsrichter zwar, aber Schiedsrichter. Ja, aber wenn Regionen und sowas auch als Land gelten? Nein, aber Regionen so wie Baden-Württemberg waren nicht Regionen wie Amerika. Ja, dann könnte man streng genommen auch schreiben Asien, das stimmt schon, ja. Ja, eben. Aber auch nur bei A. Ja, richtig. Ja, ja. Nee, bei, weiß nicht, bei Z. Nee, aber, nee, ich glaube Amerika, ich meine, das ist eure Entscheidung, ich spiele ja nicht mehr mit. Oder vielleicht in zwei Runden, sag ich mal. Aber, ist eure Entscheidung, so, tschüss, bin wieder weg. Also für mich ist Amerika ein Land. Ja, ist schon eher USA. Ja. Naja. Meine Beleidigung ist Affe. Armleuchter. Arschloch. Ja. Meine Mordwaffe ist Axt. Armbrust. Angel. Armleuchter. Spotto nimmt den Armleuchter, den er gerade noch beschimpft hat, und haut ihm jemand anders. Einfach so über den Kopf drüber. So als Knüppelersatz. Schönes Bild. Meine Farbe ist aschgrau. Ich habe keine. Ich auch nicht. Ich habe asphaltgrau. Auch schön. Meins Superheld ist das A-Hörnchen. Meinst du, es ist ein Alien? Ich hab den Ameisenman. Oh, schön. Schön, 20, 30, 40, 50, 60. Nee. Ja. Also ich wäre bereit für den nächsten Buchstaben. Mhm. Moment, ich muss einen neuen Zettel nehmen. Hier. Na denn, warten wir kurz. Mordwaffe. Farbe. Und Superhelden. Okay, fertig. Dann wären wir jetzt bereit für den nächsten Buchstaben. René. Ich hätte gerne das I wie, nee, also einfach I. Stopp. Schade. Gut, man kann nicht immer zusammen. Mein Stadt ist Ingolstadt. Meine auch. Ihr seid doof. Ich habe Iserloh. Auch hübsch. Mein Land ist Indien. Meins auch. Ihr seid doof. Indonesien. Ja. Gut. Meine Beleidigung ist Itzig. Meine ist Irre. Meine ist Idiot. Ignorant. Meine Mordwaffe ein Igelwerfer. Ich habe keinen Igelwerfer. Ich habe nur den Igel. Wusste ich, danke. Ja. Die Farbe wäre dann Indigo. Habe ich auch. Schade. Ich habe keine. Da habe ich Ingwerfarbe. Ingwerfarben? Das ist fast so schön wie deine Zeiten, die du immer so hast. Ja, leider fehlt mir der Superheld. Ich habe Eagle-Man. Also mir fiel E-Man ein, aber... Ich habe sie leider nicht aufgeschrieben. Mit der Macht zu ekeln. Mein Superheld ist ein Indianer. Ich habe Iron Man. Yay. Ja. Muss ich mich doch glatt verzählt haben, das kann doch nicht sein. Brauchst du wieder einen Buchstaben? Ja. Ich würde nächste Runde mitmachen. Dann, dann gebe ich euch noch den Buchstaben Z. Z. Stopp. Okay. Stadt Zaire. Zürich. Gut. Zürich. Ich hab gar nichts. Nicht mal Zwickau. Mein Land ist Zamonien. Was? Zamonien. Was ist das denn? Kenne ich nicht. Es gibt ein Land, was Zamonien heißt? Echt? Ihr habt etwa alle den Walter Mörs nicht gelesen. Die Stadt. Na, hallo, es geht nur um echte. Equestria würde auch nicht gelten. Oder weiß ich nicht, Eritrea. Es gibt. Ich wusste erst seit drei Jahren. Eritrea gibt es. Ja, würde weiterhin gelten. Ich weiß erst seit drei Jahren, seit drei Monaten, dass es ein Land gibt, was Eritrea heißt. Aber gut. Bin wieder raus. Na gut. Ich habe Zentralafrika. Ihr seid doch alle doof. Zimbabwe. Ja. Zausel? Als Beleidigung. Mhm. Da habe ich den. Ja. Zum Kotzen. Du zum Kotzen, du. Ich hab, zum Kotzen. Ich habe den Zipfellutscher. Auch schön. Ja. Ich habe den Zobelwerfer. Bei Mordwaffe. Ich habe einen. Bei Mordwaffe habe ich Ziegelstein. Ah, auch schön. Cyanid. Nett. Zinnober. Zinnoberrot, ja. Ziegelsteinrot. Da habe ich nichts. Zombie. Toll. Ich hab das Zebra Girl. Bei mir ist es der ZZZ-Boy. Der langweilt die Gegner zu Tode. So, dann kann René ja jetzt mitspielen. Stimmt, René hat gesagt, er will mitspielen. Richtig, jetzt, Entschuldigung, ganz blöde Frage, aber Kategorie? Stadt, Land, Beleidigung. Sehr schön. Land, Beleidigung, ja. Mordwaffe. Mhm. Farbe. Mhm. Und Superheld. Okay. Und weil wir ja auch noch ein paar Leute im Chat haben, darf die 424 uns jetzt unseren ersten Buchstaben aus dem Chat rüberreichen. Nur weil der Q-Web-IRC 73070 das Namen da nicht steht. Queb-Irk 73070. Gut, das ist cool. Q ist der Buchstaben? Erzählt. Ja. Okay. Warum nicht? Ja. Wenn wir das Land auslassen, bin ich fertig. Ich bin auch so fertig. Ja, es gibt ein Land mit Kuh. Oh ja, oh, ich bin auch fertig, ja. Eine Region, ja. Ja, es gibt eine Region, ne? Ja. Aber die darf sie jetzt nicht schreiben, weil die hast du wahrscheinlich schon bei der Stadt, oder? Ja, richtig. Also aber wer hat alles nicht Quebec als Stadt? Ich? Ich habe Quedlinburg. Oh, Menno, das habe ich auch. Ich habe Quebec. Ja, auch Quebec, ja. Oha. Bei Land? Queensland? Ich habe auch Quebec. Ich auch. Ist klar, 5-5. Wer hat noch was anderes als Quebec oder Queensland? Queensland doch, ist doch kein Land. Doch, Queensland. Geht doch Land dran. Queensland. Ich glaube, das kann man ausnahmsweise gelten lassen. Denn früher war es ein Land, inzwischen ist es eine Stadt. Ja. Echt? Queensland ist eine Stadt? Queensland ist eine Stadt, oder? Mhm, ja, klar. Kenn ich nicht alles. Ja, Queensland war aber mal eine Region. Ich glaube, das können wir ausnahmsweise gelten lassen. Nee, stimmt gar nicht. Queensland ist eine Region in Australien. Du hast recht. Danke. Ja, Queensland ist tatsächlich gut. Ja. Kann man auch so gelten lassen. Meine Beleidigung wäre die Quasselstrippe. Quatsch, das ist keine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung. Quengler habe ich. Meine ist Quelle. Qualle. Wobei Quelle eine ebenso gute Beleidigung wäre. Ja. Ich sage mal Quelle Verlag. Ich möchte niemanden auf die Füße treten, aber ich habe Quebirk als. Aber 730775. Zählt. Was? Quebirk 730775. Du weißt schon. Ja. Okay. Mein Mordwaffe ist ein Quarkbällchen. Ich hab nochmal den Quengler. Ich hab den Schläger. Ja. Ich hab die Qualle. Du, da würde ich aber mal sagen. Werfen, bis du blutest. Ja, ich würde mal sagen, das müssen wir beweisen, dass man damit jemanden umbringen kann. Ja, eine Würfelqualle einfach in die Badewanne zum Beispiel schmeißen. Und warten. Achso, dann ist die Qualle tot. Nein, dann ist der Badende gelähmt und sinkt unter und er trinkt. Ich kann mir vorstellen, wenn man eine Qualle trocknet, dann ist die Qualle an sich das Mordgerät für die Qualle. Also ist die Qualle halt tot. Aber. Ja, aber dann wäre ein Quallensolarium die Mordwaffe. Ja, stimmt. Dann Farbe habe ich Quarzweiß. Ich habe Quastelrot. Ich habe die Kornfarbe. Den Korn, den kenne ich von PMP. Okay. Mein Superheld ist der Quarkboy. Der Quaker. Meiner ist der Quacksalber. Meiner ist mein Superheld, der Quacksalber. Ja. Ich habe den Quäler. Das ist so ein relativ umstrittener Superheld, weil der greift manchmal zu Mitteln, die sind nicht so. Bei B habe ich einen coolen Superhelden, aber. Spielen wir ja leider gerade nicht. Ich glaube, bei B hätten viele einen coolen Superhelden. Nee, aber einen richtig coolen, meine ich. Nicht so Batman oder so, oder Spider-Man. Batman, Batgirl. Nee, ich habe einen richtig coolen. Glatte 300 Punkte, da wir jetzt 2 Minuten vor Ende dieser Sendung stehen. Wollen wir hier unseren Quebirk 7370 auch noch die letzte Chance eines Buchstaben geben und René überzieht 2 Minuten. Na gut. Ich muss eigentlich um ins Bett. Ich weiß. Nicht, dass du morgen wieder unausgeschlafen bist. Ja, das führt zu nichts. Nehmen wir heute. Ich habe gestern kein Stück geschlafen. Yay ist kein Buchstabe. Nee, also hau Buchstaben raus. Statt Yay. Wobei. Na gut. Super, J. J. J. Hm? Naja. Vergangene Länder zählen auch, ja? Bin ich sehr für. Mein Stift ist abgebrochen. Aha, das nenne ich Manipulation, das war ich. keine Ahnung. Stopp. Ja, ich auch. Ja. Fast Stopp, aber ja. Ja. Meine Stadt ist Johannesburg, ich habe Jena. Auch schön. Wir hatten noch Johannesburg. Jena, habe ich auch. Menno. Ich nicht. Ich habe Jena. Ich habe Jenesburg. Okay. Keine Schnitz, aber wird es wohl geben. Ich habe Jülich. Auch schön. Ich nicht. ich habe Jugoslawien. Ich habe Japan. Ich habe auch Jordanien. Ich habe Jugoslawien. Das heißt, ich krieg da 10 Punkte für Crank. Bei Beleidigungen habe ich Java. Ich habe von Jude abgesehen, weil das keine Beleidigung ist. Aber von jungen Menschen oft benutzt. Ich habe Jagdopfer. Jagdopfer. Ich hab Yopai so als Anlehnung an Hi-Yopai. Ich hab den Ja-Sager. Hab ich Jagdmesser. Jagdgewehr. Menno, ich auch. Könntest du aufhören, in meinem Kopf rumzustöbern, Gem? Das ist voll ätzend mit dir. Ich hab Jurist. Juckpulver. Ah, auch schön. Aber Jurist ist doch in Ordnung, oder? Ja, du musst den Juristen dann halt nehmen und wieder jemanden auf den Kopf hauen, wie das auch vorhin mit dem, was war's noch gleich? Ja, also 10 Punkte, okay. Bei Farbe habe ich nix. Jadegrün. Jägergrün. Jägergrün habe ich auch. Ich habe Jägermeisterfarben. Nee, hast du nicht. Aber ich habe auch Jadegrün. Menno. Das würde ich auch sagen, Herr Spotto. Ja, und mein Superheld ist der Ja-Sag-Man. Meiner ist der Jäger. Ich habe noch mal Jurist. Ich habe den Jaguar-Man. Jaguar-Man, okay. Das ist der Typ, der die Jaguars herstellt. Das ist einer alleine in der Manufaktur. Meine Gesamtpunktzahl sind 330. Ich würde gerne für irgendwas 2 Punkte Zusatz bekommen, damit ich 333 Punkte habe. Ich habe 100 Punkte, aber auch nur in 2 Runden. Ich habe 340. Nee, die hat mich überrannt. Ich glaube es nicht. Ich habe 365. Ist das nicht schön? Ich habe 240. Ich glaube, ich bin der Verlierer hier. Ich habe 100. Ja, du spielst ja auch gerade erst mit. Ja, stimmt. Das heißt, man sollte mich eigentlich zum Sieger küren, weil ich in 2 Runden 100 Punkte gemacht habe. Ja, du bist einfach großartig. Ich weiß. Da muss ich dich aber enttäuschen. Ich habe die letzten 2 Runden auch 100 Punkte. Ja, siehst du, ich bin ein Mann, ist es sowieso. Naja. Du willst vielleicht meiner werden. In diesem Sinne, wie wünsche ich euch, also ich wünsche allen also jeden dieser Runde, außer Alex. Ja, sowieso. Hier kam trotzdem gerade noch die Frage, wer nächste Woche denn von jetzt schon weiß, dass er auch wieder dabei ist. Vielleicht weiß ich das bin ja dabei. Schon. Ja, ich bin auch dabei. Ich auch. Also, wenn ihr mich haben wollt, dann bin ich gerne alles auch klar, dabei. Alles klar, wir sind zu viert. Sind wir also auf jeden Fall wieder dabei und vielleicht ist nächste Woche auch wieder Abby dabei. Das hat es auch versucht schon. Wer ist Abby? Abby, unser Panda-Bär. Kenn ich nicht. Angbor ist vielleicht, weiß ich nicht, Angbor 3D? Ja, Angbor 3D. Man weiß es aber nicht, es wird gemunkelt. Abby kenne ich uns auch noch nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Oder Alfie? Nein. Vielleicht. Man weiß es nicht. Stimmt, kann man auch mal wieder fragen. Ja. In diesem Sinne, wir wünschen euch was, aber wir sagen nicht was. Der alte Spruch. Also ich wünsche denen ja sowieso immer alle das, was sie sich gerade selber wünschen. Was du nicht willst, ist anderen. Ich muss jetzt mal ganz schnell. Okay, hat sich erledigt. Ist die Hose schon nass? Nee, die Katze hat sich schon wieder von der anderen Katze gelöst. So. Alles klar, dann in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ja, gute Nacht, René. Tschüss. Tschüss. Zähneputzen nicht vergessen.